Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat 2-0 in the complete defense. Brilliant stuff! Oh, it's got in for the goal of the season! Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, Freunde des Wölferradios, willkommen zur dieswöchigen Ausgabe und ja, Dortmund war doch nicht schlecht, oder? Was nehmen wir mit aus diesem Spiel und können wir die Form konservieren? Da habe ich auch die Wölferradio-Frage der Woche gestellt, denn die Mannschaft neigt ja dazu, nach guten Leistungen wieder ein anderes Gesicht zu zeigen. Und das kann man gegen die, ja, ich glaube, mit beste Auswärtsmannschaft der Liga sich nicht erlauben. Eintracht Frankfurt kommt und darüber spreche ich mit NTV-Journalist David Wiggem. Flügelzange. Ja, da hatten wir doch Spaß, oder nicht? Gegen Dortmund, war glaube ich nicht so zu erwarten. Klar, Aubameyang haben sie suspendiert, mal eben aus dem Kader geschmissen. Ich glaube auch, der hätte so ein oder zwei Chancen der Dortmunder gemacht. Also vor allen Dingen das Ding, was der Jarmolenko da Richtung, ja, ich wurde dann hingeschossen, ich glaube nach Duisburg oder so. Zum Glück für uns. Aber wir waren ja keineswegs chancenlos. Deswegen bin ich der Meinung, das Unentschieden in Dortmund geht absolut okay. Ich habe es ja auch gleich hinterher gepostet nach dem Spiel, war ja auch im Stadion, hat mir das angeschaut. Und fand, das war ein verdienter Punktgewinn. Vor allem durch die Leistung unserer, wir haben es gerade im Intro gehört, der Flügelzange. Ich glaube, da haben sich einige in Wolfsburg verwundert die Augen gerieben. Denn spielt Josip Brekalo so weiter, um es mal gleich beim Namen zu nennen, dann werden wir sehr viel Freude haben an dem Jungen. Jetzt hat er sich unter der Woche jetzt ein bisschen verletzt. Da müssen wir nochmal abwarten, was das jetzt bedeutet. Wäre sehr, sehr schade, wenn er ausfällt. Denn ja, für mich hat er ja, das beste Spiel gemacht auf dem Platz von Wolfsburger Seite aus, war für mich der beste und hat an ganz, ganz vielen Stellen gezeigt, dass er eine Bereicherung für den VfL sein kann. Und es macht riesen Spaß, dem Jungen zuzusehen, wenn er die Pille am Fuß hat. Der geht mutig ins 1 gegen 1, er geht mutig ja voran, möchte man sogar sagen, beackert seine Seite hinten vorne. Klar, so in der Rückwärtsbewegung, da hapert es noch so ein bisschen, aber ich fand ihn auch zum Beispiel körperlich sehr, sehr robust insgesamt schon, also gerade auch für die Körpergröße, da ist einiges dazugekommen, finde ich, in der Zeit, in der er nach Stuttgart ausgeliehen war und allen, die, glaube ich, damals auch gemeckert haben, was geht der, kriegt keine Chance bei uns. Ich glaube, in dem Fall war eine Leihe doch durchaus angebracht und jetzt sieht man das Resultat, sollte, wie gesagt, es war nur ein Spiel jetzt, sollte sich die Form konservieren lassen und Josep ist nicht weiter verletzt. Das Schöne ist, und das mache ich immer ganz gerne, ich unterfüttere meine Thesen auch immer mal gerne mit Zahlen. Und das zeigt eigentlich, wie ja, gut Josep gespielt hat am vergangenen Wochenende. Nehmen wir nur mal so die Kernzahlen mal raus. Also er hat eine über 80-prozentige Passquote, was auf dieser Position auch nicht selbstverständlich ist. Überragende 70% der Zweikämpfe gewonnen für diese Position. Er ist dazu noch 11,8 Kilometer gelaufen. Und wenn man sich dann die Spielerstatistik insgesamt angucken, nur Maxi Arnold hat noch mehr Kilometer abgerissen, aber beziehungsweise in dem Fall waren es nur 100 Meter mehr, die er im ganzen Spiel gelaufen ist, als Josep. Über Zweikämpfe habe ich schon gesprochen. Er hat auch die meisten Flanken geschlagen, beziehungsweise mit die meisten Flanken geschlagen im Spiel und er hat auch zusammen mit Origi die meisten intensiven Läufe und letztendlich fast auch die meisten Sprints absolviert. Also das war ja eine sehr, sehr gute Leistung, die da gekommen ist und da kann uns dann in der Zukunft auch nicht bange sein. Ich glaube, und das ist das Gute, und das haben auch die Mannschaftskameraden so gesehen, da sind jetzt zwei Leute gekommen, die uns auf den Flügeln helfen, Renato Steffen, da komme ich jetzt auch noch zu, die uns vielleicht tatsächlich auch das Spiel ermöglichen, was Martin Schmidt spielen lassen möchte und was wir ja in Wolfsburg so lange auch vermissen lassen. Renato kam rein, wäre natürlich ein Ding gewesen, wenn er mit 1,70 da den Flugkopfball versenkt. Ich glaube, dann wäre ich noch Lotto spielen gegangen den Abend. Also wenn sowas klappt, dann müsste das eigentlich auch noch hinhauen. Also insgesamt auch da ein gutes Debüt, hat sich da nahtlos eingefügt in die insgesamt sowieso gute und geschlossene Mannschaftsleistung. Man hat gesehen, man möchte nach vorne spielen und das sind alles so Sachen, die mich da sehr, sehr positiv werden lassen in diese Richtung. Ich will jetzt nicht zu euphorisch werden, weil das kann natürlich auch alles wieder ein bisschen nach hinten losgehen, wenn man dann die Leistung gegen Frankfurt nicht bringt. Aber unterm Strich kann man sagen, gutes Auswärtsspiel absolviert, Ballbesitz hat man gehabt, ein bisschen weniger als der BVB. Eine sehr gute Passquote von 86%. Das ist ein Ding, was ich sehr, sehr hervorheben möchte. Die Zweikämpfe, da war man ein bisschen schwächer. Da hat der BVB 54% gewonnen gehabt. Aber nichtsdestotrotz hat es dann unterm Strich doch gereicht. Ich gucke jetzt nochmal auf die Laufleistung der Mannschaft insgesamt. Da sind 117 Kilometer oder fast 118 abgerissen worden. Das heißt, man ist 2 Kilometer insgesamt mehr gelaufen als der BVB. Deren Spiel das eigentlich ist, also auch laufstark da unterwegs zu sein und früh ins Pressing zu gehen, hat Peter Stöger offensichtlich ein bisschen ja, auf die Bremse getreten, möchte ich mal sagen. Und wir haben es letzte Woche ja auch hier im Wölferadio gehört, dass er der Mannschaft auch so ein bisschen den Hurra-Stil ja, weggenommen hat, der unter Bosch ja dazu geführt hat, dass man zu viele Tore hinten reinbekommen hat. Jetzt hat man zu Null gespielt, wir auch wieder zu Null gespielt. Mal wieder ein Unentschieden, Hurra! Naja, aber in dem Fall kann man, glaube ich, tatsächlich sagen, dass es ein gutes Unentschieden war. Ich wollte ja eben gerade noch mal gucken auf den Kollegen Renato, als er reingekommen ist. Da sind natürlich die ganzen Zahlen nicht insgesamt so aussagekräftig. Da muss man dann mal ein bisschen schauen, wie man das letztendlich dann noch einordnet. Aber ich glaube, gleich im ersten Spiel ihn dann kommen zu lassen und zu sagen, hey, versuch doch mal dein Glück. Also er hatte zum Beispiel in der kurzen Zeit hatte der eine 100%ige Passquote. Also hat jeden Ball an den Mann gebracht, was er dann auch gerade in der Endphase für Sicherheit gesorgt hat. Er ist dann in der Zeit, in der er reinkam, 3,5 Kilometer gelaufen und war auch 33 km/h schnell, was jetzt auch nicht so langsam ist insgesamt bei seiner Höchstgeschwindigkeit. Also insgesamt können wir da, glaube ich, sehr zufrieden sein, was das angeht. Also man merkt, der Junge ist heiß. Ich habe ihn hinterher dann auch in der Mixzone noch sprechen können und da war er auch ja, überglücklich, möchte ich mal sagen. Und ja, da hören wir mal kurz rein, was er da gesagt hat. Man weiß vorher nie, wo man steht, bevor man das erste Spiel gemacht hat. Es ist gut, dass man weiß, dass man es kann. Ja. Das stimmt. Aber ich weiß um meine Stärken und ich weiß, wenn ich die zu 100% einsetzen kann, dass ich Bundesliga spielen kann, sonst wäre ich jetzt nicht da. Ja, sympathischer Typ, dieser Renato Steffen. Sehr, sehr freundlich. Gut, Schweizer sind meistens freundlich, hatten wir ja schon bald in Wolfsburg. Das ist sehr, sehr angenehm, sich mit ihm da auch zu unterhalten und auseinanderzusetzen. Und er war halt einfach, ja, war so ein bisschen geflasht, hatte ich so den Eindruck da von seinem Debüt. Ich glaube, hat er auch nicht so mit gerechnet, dass er da gleich spielt. Aber insgesamt dann auch tatsächlich eine gute Leistung. Wer ein extra Lob abgekriegt hat von Martin Schmidt, das war auch William, der, so habe ich das auch in den ganzen Foren oder Nachberichterstattungen dann auch gelesen, beziehungsweise in Einschätzungen der VfL-Fans, die auch mit der Leistung von William sehr, sehr einverstanden gewesen sind. Und auch das kann ich mit Zahlen gut unterfüttern. Er hat auch eine super Passquote gehabt, 84%, hat 50% seiner Zweikämpfe gewonnen, da geht sicherlich noch ein bisschen mehr, obwohl, ja, hat ja auch keine einfachen Gegenspieler da gehabt auf der Seite, aber war schnell, war griffig, hat sich auch immer wieder nach vorne eingeschaltet, also sehr offensiv interpretiert diese Rolle, ist auch über 11 Kilometer gelaufen, 35 Sprints hat er gemacht, also das sind alles sehr, sehr gute Werte, möchte ich sagen, und da kann man auch, glaube ich, zufrieden sein. Er taucht dann auch auf bei den entsprechenden Kategorien, wie es dann zum Beispiel bei den Läufen und so weiter angeht, da hat er die drittmeisten intensiven Läufe gemacht nach Origi und Brekalo, also auch in der Form sehr laufstark unterwegs, hat die zweitmeisten Sprints auch angezogen und so. Das sind alles sehr, sehr gute Werte. Laufdistanz hatte ich schon gesagt und insgesamt auch eine sehr, sehr gute Teilnahme am Spiel, was sich dann ja auch in den Werten wie ja, Ballbesitzphase, Passquote und so weiter abzeichnet oder ablesen lässt. Ja, und jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Wie nehmen wir das mit? Und ja, klappt es auch dann zu Hause gegen Frankfurt. Frankfurt, wie gesagt, sehr, sehr auswärts stark. Ich habe das im Eingangs auch schon mal gesagt, der VfL hat ja Probleme in dieser Saison, insbesondere wenn es gegen Mannschaften geht, wo man eigentlich denkt, gegen die könnte man punkten. Frankfurt ist so eine Mannschaft. Dortmund war dann wiederum so ein gutes Unentschieden, wovon wir auch einige hatten, wie gegen Leverkusen oder gegen Bayern oder auf Schalke, wo dann man tatsächlich den Punkt noch mitgenommen hat, aber wenn man dann halt die anderen Spiele nicht gewinnt oder so, dann kommt man halt auch nicht vom Fleck. Jetzt hat man die 20 Punkte voll gemacht und ich habe dann nach dem Spiel in Dortmund auch Sportdirektor Olaf Rebbe mal gefragt, was man jetzt quasi auch von Vereinsseite aus macht, damit man eben nicht wieder in diese Falle tappt. Nach guten Unentschieden war es ja häufig so, dass dann mal wieder ein kleiner Rückschlag folgt. Wie könnt ihr einwirken, dass das gegen Frankfurt nicht passiert? Ja, nochmal, ich will nicht im letzten Jahr einen guten Unentschieden sonst was, sondern ich glaube, wir haben die Mannschaft ein bisschen verändert. Wir sind hier heute selbstbewusst aufgetreten und Das sind die Fakten. Und die sollte man sich auch halten. Deswegen arbeiten wir daran, dass wir wieder ein gutes Spiel machen gegen Frankfurt. Und da ist ja das Schöne, dass ich ein bisschen schildern kann, wie so die Situation war da in der Mixzone. Ich glaube, Olaf Rebber hat gedacht, ich möchte da so ein bisschen das Haar in der Suppe suchen nach dem guten Auftritt in Dortmund. War gar nicht meine Absicht in dem Zusammenhang. Die Fakten liegen ja auf dem Tisch. Ich glaube, so ganz zufrieden war er nicht mit der Frage, in Anführungsstrichen. Was ich aber gut fand, war dann die Reaktion von ihm, dass er tatsächlich auch nochmal sehr selbstbewusst gesagt hat, jawohl, hier stehen wir und wir gucken jetzt auch nicht zurück großartig. Wobei wir natürlich auch ein bisschen aus der Vergangenheit lernen müssen, glaube ich, an der Stelle. Aber da habe ich dann auch in der Situation so, ja, sehr, sehr direkt in die Augen geschaut und so weiter. Also da hat man gesehen, da ist Überzeugung da von der ganzen Geschichte und dass man das gewillt ist, positiv anzugehen. Also das fand ich gut in dem Sinne. Aber ich wollte ja auch gar keinen ärgern mit der Frage und letztendlich glaube ich auch, dass die Verantwortlichen da sehr genaues Auge drauf haben, dass, und das sieht man ja, was die Konstanz angeht, dass da noch Luft nach oben ist, gerade auch was die Spiele in der Vergangenheit und in der Hinrunde angehen, auch wenn Olaf Rebbe nicht so gern zurückschaut. Es sollte mit in die Bewertung, glaube ich, einfließen. Aber ich bin da guten Mutes, dass man sich dessen bewusst ist und da auch drauf schaut, dann das Optimum aus der Mannschaft letztendlich auch rauszukitzeln. Aber natürlich hat mich auch interessiert, wie die VfL-Fans die ganze Geschichte sehen. Ich weiß das ja auch, dass das immer wieder diskutiert wird. Stichwort Mentalität, Konstanz im Sinne von einmal mal gut gespielt, dann wieder schlecht. Mit dem Wolfsblock ja auch gerne mal kontrovers diskutiert. Und deswegen habe ich da auch die Wölfe-Radio-Frage der Woche draus gemacht. Und natürlich die Frage, wie kann der Trainer, wie kann Martin Schmidt einwirken, dass eben die Mannschaft sich nicht auf den berechtigten Lorbeeren nach dem Dortmund-Spiel ausruht und gegen Frankfurt wieder Vollgas gibt. Und da gab es einige sehr interessante Antworten drauf. Zum Beispiel hat mir Malanda85 geschrieben und er ist der Meinung, was kann der Trainer tun? Klare Ziele, so seine Meinung, klare Handlungsanweisungen geben. Zum Beispiel, wir wollen mehr laufen als Frankfurt, wir wollen die erste Halbzeit gewinnen, erstmal dann die Halbzeitansprache je nach Spielverlauf und wir wollen kein Gegentor kassieren, das heißt sehr zielorientiert, fokussiert auf ja, konkrete Aufgaben, wie es ja auch zum Beispiel Domenico Tedesco auf Schalke gemacht hat, wenn ich mich da richtig entsinne. Soweit aber die Meinung von Malanda85, der noch anfügt, gerade das defensive Umschaltspiel, also die Absicherung der Konter, hat Schmidt ja gegen den BVB angemahnt. Zudem unser offensives Umschaltspiel, den letzten Pass, die Konter besser ausspielen. Das geht nur mit Präzision und Konzentration. Wie macht man das? Im Training und per Video zeigen, wie und wohin der letzte Pass gespielt werden muss, in welche Räume, hinter die Abwehr oder in die Halbräume. Das ist ganz interessant, dass Malanda85 das anspricht. In diese Richtung hat sich auch Martin Schmidt nach dem Dortmund-Spiel nochmal geäußert. Da hat er so ein bisschen erzählt, wie er die Mannschaft dann im puncto Videostudium einbindet. Das war ganz interessant, das spiele ich euch auch gleich nochmal vor. Zuerst aber nochmal die anderen Meinungen zum Thema, was kann denn der Trainer machen, damit sich die Mannschaft nicht ausruht auf der guten Leistung in Dortmund. Und da hat Joan zum Beispiel geschrieben, Schmidt muss also in seiner Haltung gegenüber der Mannschaft und in seinen Erwartungen bezüglich des Frankfurt-Spiels nur unmissverständlich deutlich machen, dass seine Worte kein kokettierendes Downsizing einer eigentlich tollen Mannschaftsleistung waren, sondern seine ehrliche Meinung. Aber noch wichtiger wäre, wenn Frankfurt tatsächlich wieder wegen mangelnder Leistung einiger in die Hose geht, dass diese Spieler dann im nachfolgenden Spiel auch konsequent eine Auszeit zum Nachdenken bekommen. Soweit User Joan. User Schwabenwolf denkt noch ein bisschen weiter voraus. Er schreibt nämlich, da wir mittlerweile breit aufgestellt sind, kann Martin Schmidt rotieren, also nochmal ein ganz anderer Ansatz im Sinne von Spieler austauschen für das nächste Spiel und so die Spannung im Team hochhalten. Sollte er es schaffen, dass jetzt 2 bis 3 Siege folgen, dann könnte durch die Europa-League-Plätze ebenso ein neuer Ansporn entstehen, soweit User Schwabenwolf. Meine persönliche Meinung ist, mit 20 Punkten, da brauchen wir nicht nach Europa zu schielen, da sollten wir zusehen, dass wir noch ein paar Punkte sammeln, aber ja, dann können wir immer noch weiter gucken, aber ich glaube, es wäre jetzt ein Fehler, da zu weit nach oben zu schauen, da muss der VfL sich erst nochmal ein bisschen ja, mehr berappeln, aus meiner Sicht. Ganz interessant auch der Ansatz von User Schniepel, er schreibt, was kann Martin Schmidt machen? Er soll festlegen, dass die Spieler bei einem Misserfolg im Wölferadio Rede und Antwort stehen müssen. Das finde ich gut, mal gucken, ob das sich einrichtet. Lässt. Aber natürlich gibt es keinen Misserfolg, denn wir werden Frankfurt schlagen am Samstag. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, soweit die Zuschriften zur Wölfe-Radio-Frage der Woche. Vielen Dank für eure Einsendungen. Wenn ihr was zu sagen habt noch darüber hinaus und auch gerne mal ja in der Show landen wollt, zum Beispiel mit eurer gesprochenen Meinung, dann schickt mir eine WhatsApp-Sprachnachricht an die Hotline, die Wölferadio-Hotline 0157 890 7023. Und das ist ja auch immer ganz nett, wenn ich dann auch ein paar Fanstimmen hier live in der Sendung habe. Also traut euch, macht mal. Eure Telefonnummer wird natürlich auch vertraulich behandelt, die gebe ich auch nicht weiter. Insofern, ja, gerne schreiben bzw. dann auch eine WhatsApp-Sprachnachricht an mich schicken. Ja, und ein Instrument, was die Trainer gerne nutzen zur Aufbereitung des Spiels, ist ja die Videoanalyse. Habe ich eben gerade schon mal angedeutet. Martin Schmidt hat sich dann nach dem Spiel gegen Dortmund auch geäußert. Das fand ich mal ganz interessant, wie er sozusagen, das passt so zum Thema auch, die Spieler aufbereitet und den Spielern auch neue Ansatzpunkte zeigt oder Sachen, die man verbessern kann. Und wie diese Videoanalyse zusammen mit dem Trainer dann auch abläuft in Wolfsburg, das hat Martin Schmidt folgendermaßen erklärt. Auf der Großleinwand guckt man das, Scouting-Feed, wo man das ganze Feld sieht, wenn wir vorne angreifen, wo man die Verteidiger sieht, die Gegnerstürmer sieht und das da auch reinmalen kann und reinzeichnen kann und wo muss man und wo haben wir keinen Druck oder wo haben wir vorne nach Ballverlust nicht gesichert, das ist ja auch immer sowas. Ja. Sobald dass man sich entscheidet, der Angriff geht durch die Mitte durch, müssen die Außen schon wieder einrücken, damit man beim Ballverlust ins Gegenpressing ist. Und deshalb bin ich ein Fan von dem, wo man es zuerst coacht. Und es geht dann natürlich auch um die Individualanalyse, gruppentaktisch. Mal nimmt man nur die Defensive, dann nimmt man nur die Außenspiele, was verändert man da. Aber hauptsächlich ist es besser, wenn man Analysen macht, wo alle da sind, alle mitkriegen. Ja. Und wo das halt dann auch im grafischen Bereich und im Video und da lernt man, das Auge lernt da eigentlich am schnellsten. Ich persönlich finde das ja immer super, wenn ein Trainer so ein bisschen auch was zu den Abläufen erklärt, so ein bisschen zum Hintergrund und nicht nur das Offensichtliche, was dann nach dem Spiel letztendlich auch abgelaufen ist, sondern auch, was nimmt man mit, wie analysiert man das, wie folgert man das. Da kann ich mir auch durchaus noch ein bisschen mehr vorstellen, das finde ich immer sehr, sehr interessant. Merkt er ja wahrscheinlich auch, wenn ich dann bei Facebook mal irgendwie so eine Taktikanalyse mache oder so, das spielt da mit rein. Das gehört, glaube ich, auch zur Spielbeobachtung mit dazu und zur Spielbewertung und das finde ich immer super, wenn das dann auch die Verantwortlichen mal machen und entsprechend danke an Martin Schmidt, dass er da mal so erklärt hat, wie das denn in Wolfsburg so abläuft. Eine andere Frage, die ganz viele VfL-Fans umgetrieben hat, die beschäftigt hat, war die Frage nach dem neuen Kapitän. Da hieß es ja, am Sonntag werden wir es sehen und am Ende war dann doch alles irgendwie beim Alten. Paul Verhaag hat die Binde getragen. Die Fans, die gesagt haben, wir finden eigentlich ganz gut, dass Maxi Arnold das wird, das hat dann jetzt nicht funktioniert, beziehungsweise Max ist ja da immer weiter im Kreis, was das angeht. Wenn, muss man auch sehen, wenn Camacho zurückkommt und Martin Schmidt will das ja auch noch immer mal neu bewerten in der Saison. Also sprich, wer bringt sich da entsprechend ein? Das fand ich ganz interessant. Einer, der auch im erweiterten Kreis gewesen ist, ist ja Joshua Gilavogui, der, glaube ich, auch gern Kapitän geworden wäre. Aber er hat, und das durchaus nachvollziehbar, begründet, warum Paul Verhaag in dem Moment, jetzt wo auch noch Camacho verletzt ist, eine gute Wahl ist. Wir sind Pauli, ich denke, das ist die gute Entscheidung. Pauli ist 34 Jahre alt und jeden Spieler mögen Paul, das ist auch sehr gut. Und ich bin immer noch ganz begeistert, wie gut Deutsch Joshua Gilavogui spricht. Da ist nicht selbstverständlich für Spieler, die aus Frankreich kommen, finde ich. Und das zeigt auch, wie er sich so mit der ganzen Sache da identifiziert. Und ich hätte es auch aufgrund der Einsatzbereitschaft gut gefunden, dass er da noch ein bisschen enger in die Auswahl rückt. Aber wie gesagt, ich habe auch nichts gegen Paul Verhaag, der, glaube ich, dann einen guten Job macht, offensichtlich in der Mannschaft dann auch akzeptiert ist. Und insofern glaube ich, dass man diese Frage dann nach dem Kapitän auch nicht überbewerten muss an der Stelle, beziehungsweise man muss jetzt, nachdem dann die Entscheidung gefallen ist, man muss es dann jetzt letztendlich auch dann mal gut sein lassen, finde ich. Muss man nicht immer alles wieder dann aufwärmen. Ich glaube übrigens auch, dass Maxi ein guter Kapitän gewesen wäre. Der hat es ja auch gezeigt bei der Nationalmannschaft, beziehungsweise bei der U21-Nationalmannschaft, dass das geht und dass er eine Mannschaft führen kann. Und ja, dann gucken wir einfach mal, Martin Schmidt wird die Situation entsprechend bewerten. Wenn das kein Störfeuer ist in der Mannschaft, dann soll mir das recht sein. Wenn das wieder aufs Tableau kommt, dann ja, fände ich es nicht so gut, ehrlich gesagt, und dass die Mannschaft verwirrt. Letztendlich habe ich mich nur gewundert, wenn man sagt, am Sonntag, da gibt es in Anführungsstrichen die Überraschung und dann sehen wir, wer Kapitän ist. Ja, und dann ist alles wie vorher, da hätte man es ja auch gleich sagen können, wenn sich nichts ändert. Aber gut, das sind so Sachen, die mir nur auffallen, aber vielleicht sehen das andere Leute auch gar nicht so eng. Kurzpassspiel. Und wir bleiben natürlich noch kurz ein bisschen in Dortmund. Da habe ich ja schon vorhin angedeutet, die Geschichte mit Ego Meyang, wie sie ihn jetzt alle nennen, der Stürmer, der gerne seinen Abgang am besten nach England erzwingen möchte. Und wir haben uns natürlich auch gefragt hier beim Wölferadio, welche fünf Möglichkeiten hat denn Dortmund überhaupt noch, das Tischtuch mit Aubameyang zu flicken? Auf Platz 5, Gehaltserhöhung auf Ronaldo-Niveau. Auf Platz 4, an die Tradition und echte Liebe appellieren. Auf Platz 3, den Opel-Dienstwagen verschrotten und stattdessen einen goldenen Lamborghini mit schwarzen Smaragden hinstellen. Auf Platz 2, ihm einen eigenen Teambus spendieren. Oder auf Platz 1, Thomas Tuchel als Ernährungsberater einstellen. Schiri-Skandal in Frankreich, da gab es eine kuriose Szene in einem Spiel da in der Liga, und zwar hat ein Spieler den Schiri über den Haufen gelaufen und man sieht dann in der Zeitlupe, wie der Schiri versucht nachzutreten und den Spieler zu treffen, und anschließend hat der Schiedsrichter für den Rempler den Spieler auch noch mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Riesenaufregung, aber der Schiri selbst soll hinterher gesagt haben, Gelb-Rot war in der Szene vollkommen angemessen. Fandl und Krug waren übrigens derselben Meinung. Und dann hat Ex-Werder-Manager Willy Lemke noch ein bisschen was erzählt. Er hat erzählt, dass er zusammen mit Uli Hoeneß Mädchenprojekte in Simbabwe ja so wohltätigkeitsmäßig unterstützt. Das ist aller Ehren wert, möchte ich sagen. Christoph Daum macht übrigens Ähnliches. Nach dem Ausscheiden von Pablo Escobar unterstützt Christoph Daum angeblich arme kolumbianische Plantagenbauern. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio spiele ich heute mit NTV-Moderator und Fan der Frankfurter Eintracht, entsprechend natürlich auch Experte für den Club vom Main, mit David Wegem. Hallo David. Hey, grüß dich. Ja, so nach dem 1:1 gegen Freiburg bist du jetzt auch nicht schlauer, glaube ich, wie es gerade ausschaut in der Mannschaft, oder? Nee, nicht so richtig, um ganz ehrlich zu sein. Also klar haben wir alle gehofft, dass es gerade zum Start der Rückrunde zu Hause mal ein Dreier gibt, und den haben wir am Ende doch ein bisschen verschenkt und liegen lassen. Haben uns, glaube ich, alle sehr geärgert, weil wir erste Halbzeit, finde ich, gut gespielt haben, auch genug Chancen gehabt hätten, schon 2-3-0 vorne zu liegen, und dann am Ende durch eine Standardsituation uns den Ausgleich gefangen haben, und danach ja, war das doch einigermaßen traurig. Den Rest der zweiten Halbzeit, vom ja, am Ende Chance vertan, gegen Freiburg gleich zu Beginn der Rückrunde klar zu machen, dass es ein bisschen anders läuft als letztes Mal und letzte Saison. Aber am Ende, ja, müssen wir zufrieden sein mit dem einen Punkt. Gut, klingt nicht so, als wärst du zufrieden. Und laut Freddy Bobic lag es ja auch nur am Rasen. Was war denn da los? Ja, in der Tat. Also ich war nicht im Stadion, habe es nur zu Hause am Fernseher gesehen und habe mich auch in der Tat gewundert, was da über die Winterpause passiert ist. Das sah eher nach Kartoffelacker aus, um ganz ehrlich zu sein. Schlimmer als auf Schalke? Kann ich ja kaum glauben. Das natürlich nicht, nein. Ja, aber ob es am Ende daran gelegen hat, ich wage es zu bezweifeln. Also ihr könnt besser Fußball spielen? Also wir können bestimmt besser Fußball spielen als am vergangenen Wochenende gegen Freiburg. Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher. Was auch nicht nur am Rasen liegt sozusagen. Auch nicht nur am Rasen liegt. Ja. Okay. Wer hat sich denn bei euch, weil ich muss ehrlich gestehen, so Frankfurt verfolge ich auch nicht so ausgiebig und so genau. Bedauerlich für dich. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber wer hat sich denn so bei euch auch so in den Vordergrund gespielt, auch so vielleicht so zum Ende hin, bevor die Winterpause losgegangen ist? Gibt es da irgendwie Leute, wo man da besonders drauf achten sollte, außer den üblichen Verdächtigen, sagen wir es mal so? Naja, also wir sind in Frankfurt, sagen wir mal so, erstmal alle heilfroh, dass wir jemanden gefunden haben, der vorne auch mal ein paar Buden macht. Sebastian Aller hat, finde ich, echt überzeugt in der Hinrunde. Mal abgesehen von wirklich traumhaft schönen Toren, hat er einfach auch wichtige Kisten gemacht. Und ansonsten, ja, läuft natürlich in Frankfurt immer noch viel über eine geschlossene Mannschaftsleistung. Ich glaube, das ist auch vom Konzept von Kovac so angelegt. Die Mannschaft ist der Star. Am Ende hast du natürlich immer ein paar Spieler, die rausstechen. Also David Abraham, sicher einer, wie ich finde, der besten Innenverteidiger der Liga. Hat auch eine solide Hinrunde gespielt, ist jetzt leider verletzt gewesen. Woran es auch so ein bisschen fehlt und wo es, das ist ja aber auch als Schwierigkeit schon bekannt seit längerem, ein bisschen was die kreative Spielgestaltung angeht nach vorne, Gerade wenn wir das Spiel machen müssen, wird es immer schwierig. Und da haben natürlich auch so Leute wie Fabian gefehlt in der Hinrunde, der jetzt hoffentlich bald zurückkommt. Mascarell hat jetzt zum Rückrundenauftakt wieder gespielt. Finde ich, hat auch solide gespielt, gute Partie gemacht. Aber sonst, ja, ist es die Mannschaft, ne, die am Ende... Die Mannschaft ist das da, komm, ich kassiere ab, ich hole schon mal raus, komm mal raus. Aber klar, gibt Highlights, Gacinovic, den guckt man immer gerne zu, dem Jungen, nicht umsonst sind, glaube ich, schon ein paar Premier League Clubs an ihm dran. Und da werden wir uns wahrscheinlich auch irgendwann darauf einstellen müssen, dass solche Leute irgendwann den Abflug machen. Aber du hast den Kollegen Vader Abraham angesprochen, der wahrscheinlich auch gegen Wolfsburg ausfällt. Wie sehr würde euch das treffen? Oder ist das ein Vorteil für Wolfsburg? Und gelesen habe ich auch noch hier, irgendwie der Prinz ist auch noch angeschlagen. Also so richtig frei von Sorgen seid ihr nicht, sagen wir so. Nee, frei von Sorgen sicher nicht. Also gerade was die Verletzungsthematik angeht, im Moment schwierig. Boateng, müssen wir mal gucken, ob es fürs Spiel reicht. Ich habe auch nur gelesen, dass er leicht angeschlagen sein soll. Ist natürlich schon so als Führungsfigur in der Mannschaft auch wichtig. Und Gleiches gilt, glaube ich, auch für Abraham, der hinten in der Innenverteidigung, finde ich, A, qualitativ der Beste ist. Und ich glaube auch, was die Führungsqualitäten angeht, am ehesten noch jemand ist, der den Laden da hinten zusammenhält. Drum ja, also wenn er gegen Wolfsburg nicht spielt, ist das sicher Vorteil für euch. Nehme ich mit. So ist es nicht. Deswegen können wir eigentlich nur hoffen, dass er wieder am Start ist. Aber im Moment sieht es nicht so gut aus. Wie sieht es generell bei euch aus mit den Saisonzielen? Pokal seid ihr ja immer noch mit dabei nach dem Finale letztes Jahr. Gibt es da irgendwas, was sich auch vielleicht geändert hat? Oder seid ihr da relativ beständig in euren Zielen? Oder guckt ihr nach oben, nach unten? Naja, wenn man sich jetzt die offiziellen Formulierungen der Vereinsführung anhört, hat sich im Prinzip an den Saisonzielen wenig geändert. Also erstes Saisonziel ist nicht abzusteigen. Ich glaube, da müssen wir uns und hoffe sehr, dass wir uns da die Saison nicht so viel Sorgen machen müssen. Pokal ist cool, schön, dass wir da noch dabei sind. Jetzt mit Mainz auch Gegner, den man machbar, schlagen, ne? Kann. So, ja. Gut, bisschen schwieriges Grundverhältnis. So machbar wie bei uns mit Schalke. zwischen Frankfurt und Mainz. Aber ja, also ich denke, im Moment ist Ziel, vor allen Dingen in der Bundesliga, weiter sich zu stabilisieren. Und natürlich die Hoffnung, die am Ende immer mitspielt, ist, dass wir am Ende europäisch vielleicht dann doch nochmal nach Bordeaux fahren können und damit ungefähr genauso viele Leuten wie beim letzten Mal die Kurve in Frankfurt Farben tauchen. Aber das sind am Ende Träumereien. Ich glaube, ja, wenn wir realistisch sind, dann wird es bei was Ähnlichem wie Platz 9, wo wir gerade stehen, am Ende bleiben. Ja, träum du mal weiter, das ist schon absolut okay. Muss man ja auch als Fußballfan manchmal. Wie siehst du denn, jetzt von ganz weit weg drauf geguckt, die Entwicklung des VfL unter Martin Schmidt in den letzten Monaten? Ich muss ehrlich sein, als ich gehört habe, dass Schmidt nach Wolfsburg geht, habe ich gedacht, das könnte passen. Irgendwie, ich finde ihn auch als Typ ganz cool und denke, dass er schon auch so ein bisschen neue Ideen mitgebracht hat. Am Ende muss ich sagen, ist Wolfsburg für mich im Moment so eine totale Wundertüte. Also ne, am einen Spieltag denkt man irgendwie, Mensch, wow, hätte ich gar nicht gedacht. Irgendwie gute Truppe und am nächsten Spieltag denken wir, was ist da eigentlich los? Irgendwie sind die alle schon gedanklich auf dem Abflug woanders hin und so Aubameyang-mäßig oder Gomez-mäßig oder Draxler-mäßig oder wie auch immer sie heißen. Also das haben wir ganz gut in den Griff gekriegt, glaube ich. Ich finde es schwierig, also mit Wolfsburg. Ich mache jetzt auch kein großes Geheimnis draus, bin ja jetzt auch kein riesen Wolfsburg-Fan. Was? Aber Schnitt. Aber ja, also ich fände es schön, wenn sie irgendwie einigermaßen solide das irgendwie durchkriegen. Ja. Also letztes Jahr war es ja knapp und hätte ich am Ende, habe ich gedacht, wäre schon schade gewesen, wenn sie abgestiegen wären. Ja gut, wer will auch Braunschweig in der Bundesliga haben? Dann sag doch nochmal, was hast du für Erwartungen an das Spiel am Samstag? Beziehungsweise was glaubst du, wie sich das Spiel auch entwickeln wird? Samstag ist es, gell? Samstag. Ausnahmsweise spielen wir mal samstags, ja, ist richtig. Um ganz ehrlich zu sein, klare Erwartung, dass wir 3 Punkte holen. Ihr seid auswärts stark, also so ist es ja nicht, ne? Stärkste Auswärtsmannschaft der Hinrunde gewesen. Zweitstärkste Abwehr der Liga übrigens, nur mal so. Am Ende, solange wir die Punkte zu Hause wie jetzt gegen Freiburg nicht holen, müssen wir es halt irgendwie auswärts richten. Ich glaube auch, dass von der kompletten Spielanlage her auswärts das im Moment besser passt. Deswegen, ehrlich gesagt, habe ich die drei Punkte fest eingeplant, auch wenn euch das nicht passen wird. Aber ja, da klingt ordentlich Selbstbewusstsein durch. Ja gut, kann ja jeder. Wir waren ja gerade schon beim Thema Träumen, so ist es ja nicht. Dann sagt er zum Schluss nochmal einen Tipp. Ich tippe am Ende, dass wir das Ding ziemlich knapp mit 1-0 gewinnen. Das wäre nicht so schön. für euch nicht. Ja, für uns nicht. Für uns aus. Und wir lassen David Wiggem seine Träumereien. Er ist im normalen Leben NTV-Moderator und wie wir gehört haben, großer Fan und Experte für die Frankfurter Eintracht hier bei mir im Wölferadio. Ich danke dir für das Gespräch. Jo, danke euch. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Was ist eine Blondine, die zwischen zwei Eintracht Braunschweig-Fans herläuft? Nicht die dümmste. Fan-Infos. Einen Spieler haben wir dann ja doch noch abgegeben. Pijin Tepp geht per Laie zum AS Saint-Étienne nach Frankreich zurück, sozusagen bis Ende der Saison, und versucht da ein bisschen mehr Spielpraxis zu sammeln. Mach's gut, PG. Hoffentlich kommst du da auf ein paar mehr Spiele als bei uns und kannst dich nochmal zeigen. Und dann gucken wir mal, wie es dann im Sommer weitergeht. Am 17. Februar kommen die Bayern zum Spiel nach Wolfsburg, 23. Spieltag, 15:30 Uhr. Und da beginnt, weil da der Kartenbedarf, ja, glaube ich, sehr, sehr hoch ist für das Spiel, wie immer, wenn die Bayern kommen, da beginnt am 23. Januar, also am kommenden Dienstag, exklusiver Vorverkauf für Dauerkarteninhaber und Wölfe-Club-Mitglieder. Und danach ist dann der freie Verkauf zwei Tage später, beziehungsweise die Tauchbörse auch mit am Start. Und es gibt so ein besonderes Spieltagspaket. Da kann man dann auch gleichzeitig neben der Karte Eintritt in die VfL-Fußballwelt ermäßigt erwerben und so weiter und so fort. Also nette Aktion grundsätzlich. Kann man ja mal reingucken, ob das was taugt und für einen was ist. Und dann hat ja gestern Abend die Versammlung der OFCs im Fanhaus wieder stattgefunden. Sportdirektor Olaf Rebbe war auch da. Das lag aber zeitlich nach Redaktionsschluss sozusagen des Wölferadios. Deswegen sollte es da besondere Vorkommnisse gegeben haben oder Berichtenswertes. Dann werden wir das nächste Woche natürlich nachholen. Und ja, da freue ich mich schon mal drauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gab entsprechende Anregungen. Das werden wir dann entsprechend thematisieren. Wenn euch was besonders aufgefallen ist, dann schreibt mir doch auch und dann können wir das Ganze nochmal aufarbeiten. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende für diese Woche mit dem Wölferadio, mit der regulären Sendung. Und bitte geht alle ins Stadion, damit wir am Samstag gegen Eintracht Frankfurt die drei Punkte zu Hause behalten. Das wird schwer genug. Frankfurt ist auswärts stark, da können die Jungs jede Unterstützung gebrauchen. Ich bedanke mich für die Unterstützung bei Sebastian und Wolfgang, inhaltlicher Natur, und für Norm für die technische. Und sage das, was ich immer sage an dieser Stelle: Schreibt mir, schreibt mir, schreibt mir. Hä, habt ihr gedacht, kommt schon der letzte Satz, ne? Nee, schreibt mir, schreibt mir, schreibt mir. Und ich erinnere gerne nochmal an die Wölferadio-Hotline 0157 890 70123. Wer mag, kann sich da auch nochmal bewerben. Ich suche noch Gäste für den Fan-Talk, der im Januar noch stattfinden soll. Gerne einfach melden und dann, ja, melde ich mich bei euch sozusagen. Ja, in diesem Sinne, bleibt geschmeidig. Jetzt kommt's. In diesem Sinne, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Das ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL.